Kundgabe 2085. Empfangen am 24.09.1941. Geistige Kommunion. Geistige Vereinigung des Menschen mit Gott. Es gibt keinen bedeutsameren Vorgang als die geistige Vereinigung des Menschen mit Gott. Und es wird der Mensch aus dieser Vereinigung den größten Nutzen ziehen für seine Seele. Also ist dieser Vorgang gleichsam nötig zur Gestaltung der Seele nach göttlichem Willen. Es verbindet sich der Mensch mit Gott bewusst. Das heißt, er strebt die Gegenwart Gottes an und erfüllt die Bedingungen, die Voraussetzung sind, dass Gott sich dem Menschen nähert. Dann muss die Vereinigung mit Gott erfolgen und also die geistige Kommunion stattfinden. Es nimmt die ewige Gottheit selbst Aufenthalt im Herzen des Menschen, der diese Kommunion ersehnt. Was aber heißt, die Vorbedingungen erfüllen, die Voraussetzung sind zur innigen Verbindung mit Gott? Nur eins kann den Zusammenschluss mit Gott bewirken: die Liebe im Herzen des Menschen. Denn die Liebe ist ja die Ursubstanz der ewigen Gottheit. Und so des Menschen Herz voll Liebe erfüllt ist, ist das Gleiche in ihm, was das Wesen der ewigen Gottheit ist. Menschen, die fern der Liebe sind, sind auch Gott fern, weil Liebe und Gott das Gleiche ist. Um aber die Menschen zur Liebe werden zu lassen, das heißt, um als gottfernes Wesen das göttliche Gefühl der Liebe zu empfinden, muss das Denken des Menschen gelenkt werden auf einen Gegenstand, auf ein Objekt, das liebenswert ist und also das Gefühl der Liebe in ihm entfacht. Es muss sich die ewige Gottheit selbst dem Menschen zum Bewusstsein bringen. Sie muss ihn einweihen in das Mysterium der Liebe. Sie muss dem Menschen das Wissen nahebringen um ihre Kraft und Macht und um das Verhältnis von ihr zu der Schöpfung und den Geschöpfen. Und dies veranlasst Gott, sich den Menschen zu offenbaren im Wort. Nun aber steht es dem Menschen frei, dieses Wort anzunehmen, also es zu beachten und zu befolgen oder auch abzulehnen. Das Wort aber ist das äußerlich erkennbare göttliche Wirken. Es ist formgewordene Kraft Gottes. Es ist äußerlich vernehmbar und doch innerlich wirkend. Es ist das äußerlich Wahrnehmbare, das Fleisch, das innerlich Wirksame, das Blut, das wahres Leben bedeutet. Gott bringt nun den Menschen unausgesetzt sein Wort nahe und will durch das Wort die Liebe im Menschen erwecken zur Tätigkeit. Er will, dass der Mensch das Wort annehme und sich bemühe, danach zu leben. Danach leben aber heißt, Liebe geben allen Geschöpfen, die um ihn sind. Er will, dass die Menschen mit hungrigem Herzen sein Fleisch essen, dass sie begierig das göttliche Wort entgegennehmen und ein heißes Verlangen danach haben, den göttlichen Willen zu erfüllen, dass sie trinken das Blut, die Kraft, die ihnen zuströmt, so wie sie hungern nach dem Wort. Er will ihnen wahres Leben geben durch sein Fleisch und sein Blut. Denn so sie sein Wort befolgen, sind sie in der Liebe tätig, und so wie sie Liebe geben, empfangen sie auch Liebe, denn nun naht sich ihnen die ewige Liebe selbst und erfüllt ihre Herzen mit ihrer Gegenwart. Und dann findet die Vereinigung statt, die Kommunion. Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in mir und ich in ihm. Und wer sein Herz öffnet, so ich Einlass begehre, der wird mich bergen können in aller Fülle. Mein Geist, meine Kraft durchströmet ihn, und innig ist er mit mir verbunden, so innig, dass er von meiner Gegenwart sprechen kann, dass er mich ganz in sich aufgenommen hat, weil er die Voraussetzungen erfüllt hat, die ihm meine Gegenwart eintragen. Also spricht der Herr und will den Menschen wahrheitsgemäß Aufklärung geben, wie er sein Wort, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, verstanden haben will. Er will die Menschen hinweisen auf die geistige Kommunion, die allein den Zusammenschluss mit Gott bedeutet und die nimmermehr durch einen äußerlichen Akt ersetzt werden kann. In tiefster Liebe sich Gott zu eigen geben und diese Liebe zu Gott ihm beweisen durch werktätige Nächstenliebe wird unweigerlich zur Folge haben, dass Gott selbst sich voller Liebe dem Menschen zuneigt, dass eine selige Vereinigung stattfindet und göttliche Kraft den Menschen durchströmt. Denn die Liebe sucht den Zusammenschluss. Die Liebe Gottes und die Liebe des Menschen drängt zusammen. Doch es bedarf dieser Vorgang keiner äußeren Handlungen, denn diese sind nur Anlass zu falschen Vorstellungen insofern, als der Mensch die persönliche Anwesenheit der höchsten Wesenheit, der ewigen Gottheit, abhängig macht von ungemein irreführenden äußeren Handlungen, die jedoch des inneren Liebegeistes völlig entbehren können und dann die Anwesenheit des Herrn gänzlich ausschließen. Gott sieht nur den Liebesgrad des menschlichen Herzens, nicht aber menschlich hinzugefügte Formen, die nur zur Folge haben, dass der Form mehr geachtet wird und des Öfteren sogar gänzlich ohne Liebe ausgeführt werden und der Zusammenschluss mit Gott, die Kommunion, dann niemals stattfinden kann. Verbunden sein mit dem Herrn ist das Köstlichste, was der Mensch auf Erden erreichen kann. Und es wird dies wahrlich nur sehr wenig angestrebt. Oft aber wähnen sich die Menschen verbunden mit ihm und sind ihm noch sehr weit entfernt, weil ihnen noch die Liebe mangelt, die allein den Zusammenschluss mit Gott bewirkt. Doch wer in innigster Liebe Gott sein Herz entgegenbringt, wer ständig liebetätig ist, der zieht unweigerlich die ewige Gottheit zu sich heran und ist aufs Innigste mit ihr verbunden durch die Liebe, auch wenn er die äußere Form einer geistigen Verbindung unbeachtet lässt. Denn Gott sieht auf die Herzen der Menschen und achtet nicht der Form. Amen.